الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir machen inshallah weiter mit dem 63. Fajr-Unterricht von das Buch Jamal Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind stehen geblieben bei dem 15. Hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Also von Abu Huraira radiallahu anhu, von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll großzügig sein zu seinem Nachbar. Und wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll großzügig sein zu seinem Gast. Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab sagt weiter, und der Madhab von Imam Ahmad ist, dass der Nachbar verpflichtet ist, dass er seinen Nachbar lässt, einen Holz auf seiner Mauer zu montieren, wenn der Nachbar dies benötigt und dies nicht seine Mauer schadet. Wegen diesem Sahih Hadith. Und das Äußere von seinen Worten ist, dass er verpflichtet ist, ihn zu trösten oder ihm zu geben von das Rest von dem, yani was überbleibt und was nicht von seiner, yani von dem, was er benötigt ist, von dem, was bei ihm ist, womit er selbst nicht geschadet wird, wenn er von seiner Durft oder von seiner Benötigung von dem Bescheid weiß. Al-Maruzi sagte, ich sagte zu Abi Abdullah, yani Imam Ahmad, ich höre den Fragenden auf dem Weg sagen, ich bin hungrig. Yani jemand, der bettelt. Er sagte, er könnte wahrhaftig sein und er könnte ein Lügner sein. Ich sagte, und wenn ich einen Nachbar habe, wo ich weiß, dass er Hunger bekommt, er sagt, du tröstest ihn, yani du gibst ihm von dir. Also ich sagte, wenn das, was ich habe, zwei Stück Brot sind, er sagt, dann speist du ihm etwas, yani du gibst ihm etwas davon. Dann sagte er, das, was in Hadith gekommen ist, ist der Nachbar, yani das Recht des Nachbarn. Und Al-Maruzi sagte, ich sagte zu Abi Abdullah, es sind die Reichen verpflichtet zu trösten. Ja? Er sagt, wenn sie Leute sind, die etwas über etwas stellen, ja nicht sehr viel haben, wie ist das dann nicht über sie verpflichtet? Ich sagte, wenn der eine zwei Hemden hat, ja nicht zwei Gewänder hat, ja, ist er dazu verpflichtet, ja nicht, dass er die anderen tröstet und die anderen ja nicht beisteht? Er sagte, wenn er benötigt, dass es eine Güte ist. Okay? Und dies ist ein Wortlaut von ihm über die Verpflichtung der Tröstung Entschuldige, er sagte, wenn er sie benötigt, yani zwei Hemden, außer wenn es etwas, was überbleibt, ist. Und das ist eine Verpflichtung von ihm, über die Verpflichtung der Tröstung von das, was überbleibt. Und er bestimmte oder spezialisierte damit nicht den Nachbar. Yani er muss nicht nur den Nachbarn, sondern allgemein. Okay? Und sein erster Wortlaut verpflichtet oder erfordert, dass es speziell vor allem für den Nachbarn ist. Und in der Überlieferung von Ibn Hani, in der Frage, sie sind manchmal über das Fragen, yani das Betteln, sagte, dass sie lügen, ist uns lieber, yani wenn sie uns fragen, ist uns lieber, wenn sie lügen. Ja? Denn wenn sie wahrhaftig wären, dann müssen wir ihnen beistehen oder müssen wir ihnen sie trösten oder yani von ihnen das geben. Und dies weist auf die Verpflichtung der Tröstung oder des Beistandes des Hungrigen von den Nachbarn und den anderen. Und im Sahih wurde überliefert von Abu Musa, von dem Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, speist den Hungrigen und besucht den Kranken und befreit den Gefangenen. Und befreit den Gefangenen. Und in Musnad und Sahih al-Hakim von Ibn Umar, von dem Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wenn, egal welche Leute oder Leute eines Ortes, die aufstehen, und unter ihnen ist einer, der hungrig ist, so ist von ihnen der Schutz Allahs losgesagt. Okay? Und der Mazhab von Ahmad und Malik ist, dass der Nachbar gehindert wird, dass er in seinem Besitz etwas macht, womit er seinen Nachbarn schadet. Okay, so ist es verpflichtet bei ihnen, dass man das Leid von den Nachbarn zurückhält mit der Hinderung von irgendwas zu nutzen, was den anderen, yani den Nachbarn schadet. Selbst wenn er das in seinen eigenen Besitz macht. Und es ist Pflicht bei Ahmad, dass er den Nachbarn das, was er benötigt, gibt. Okay? Wo es kein Schaden ist, dass er ihm das gibt. Und noch höher als diese zwei ist, dass er geduldig ist bei dem Leid seines Nachbarn, wenn sein Nachbar ihm Leid zufügt. Und dass er das nicht mit seinem Leid, yani dass er ihm Leid zufügt, beantwortet. Al-Hassan sagte, dass die Güte zu den Nachbarn oder die gute Nachbarschaft ist nicht das Zurückhalten des Leides. Jedoch vielmehr ist die Güte oder die gute Nachbarschaft ist, dass man das Leid aushält. Okay, oder erträgt. Und es wird überliefert von dem Hadith von Abi Dharr als Marfu'. إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو طعن أو ضعن. Okay, Allah liebt den einen, der einen Nachbar hat, der ihm Leid, dessen Nachbarschaft ihm Leid zufügt, jedoch ist er geduldig auf diesem Leid oder bei diesem Leid, bis ein Tod oder etwas anderes zwischen ihnen trennt. Überliefert bei Imam Ahmad. Und in Marasil von Abu Abdurrahman al-Habli ist, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und beschwerte sich über seinen Nachbar. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, halte du deinen Leid von ihm zurück und sei geduldig für seinen Leid zur Verfügung, denn der Tod reicht als Trenner. Überliefert bei Ibn Abi Dunya. Okay, wir hören inshallah hier auf und machen das nächste Mal weiter, weil ich sage jetzt eine andere Sache, eine andere Erklärung über eine andere Sache jetzt an. Wir sagen Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullah.